die Trägheit ihrer Männer beklagen. Mhm. Ja? Mhm. Und zwar nicht in dem Alter von 60, 70, sondern schon im Alter von 40, 50. Mhm. Karl-Heinz, ich unterbreche mal ganz kurz unser Gespräch und begrüße die Fernsehzuschauer, die jetzt nämlich auch zugeschaltet sind. Ja. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Sendung für alle eure Themen, aber ich unterhalte mich gerade mit Karl-Heinz, der aus Schweden anruft und der nimmt nochmal Bezug auf unser gestriges Thema, nämlich Sexualität im Alter. Karl-Heinz, jetzt wollte ich dich gerade noch fragen, du hast über die Erektionsfähigkeit des Mannes im Alter gesprochen und die Häufigkeit. Wie ist die Qualität des Samens? Hat man noch so viel Samen als alter Mann, wie man das so mit 20, 30 gewohnt ist? Es ist vielleicht etwas weniger geworden, aber es ist noch genug da. Es ist genug da? Es ist genug da. Also er würde immer noch ausreichen, ne? Aber also dreimal, ja. Meine Frau rät eben gerade dazwischen. Ja. Und das muss ich dir sagen, die sagt, Tempotuch reicht nicht. Tempotuch. Kannst du dir vorstellen, dass ihr beide so viel Spaß an der Sexualität habt, dass das so bleibt wirklich bis ans Ende eurer Tage? Aber ja, und wenn das aufhört, Domian, ja, dann hört auch mein Leben auf. Mhm. Also ist das ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens. Ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und das ist völliger Blödsinn, wenn man alten Leuten im unterstellt, da ist nichts mehr los in der Hose. Das ist eine derart manipulierte, unverschämte Meinung. Mhm. Ja, und das ist... Und danach richten sich ja bedauerlicherweise viele Leute. Mhm. Das ist also so ein Klischee. Mhm. Und weißt du, Sex ist ja von allem anderen abgesehen auch eine Körperfunktion. Mhm. Und solange der Körper funktioniert, funktioniert der Sex auch. Mhm. Und indem man, und das hängt ja noch mit religiösen Dingen zusammen, dass man also nach Möglichkeit Sex unterdrücken wollte, immer. Mhm. Und alte Leute, um Gottes Willen, da sie nicht mehr zeugungsfähig waren, durften sie auch keinen Sex haben. Ja, das liegt an dem alten Dogma der Kirche, der Christen, dass Sexualität nur dafür da ist, um sich fortzupflanzen, um zu zeugen. Genau, ja, genau. Genau. Und nicht als Spaß. Ne? Genau. Als Spaß. Und das Traurige ist vor allen Dingen, dass also auch in den deutschen Senioren-KZs eine derartige Asexualität gehandelt wird, dass die armen Leute, die in so ein Altenheim müssen, wirklich leid tun. Wobei wir gestern ja auch ein bisschen was anderes gehört haben. Das lag aber an der Person der Pflegerin. Das stimmt allerdings, ja. Nicht am System. Das stimmt, ja, da gebe ich ja völlig recht. Ja? Karl-Heinz, schön, dass du durchgekommen bist. Gut, und lass mich noch ein Wort zu der Tacker sagen. Ja. Ich bin im Prinzip, oder ich wollte mal sagen, mental gibt es manchmal Fälle, wo man sagt, den Kerl musst du hinrichten. Mhm. Ja? Nur im, sagen wir mal, rein rational bietet die Todesstrafe eine derart große Gefahr, politisch missbraucht zu werden. Mm. Und da liegt meines Erachtens die große Gefahr. Und deshalb ist dein Votum ganz klar gegen die Todesstrafe. Gegen die Todesstrafe, ja, ja. Genau. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Und ich danke dir auch und wünsche dir eine gute Sendung. Danke, schöne Grüße nach Schweden und an die Frau. Danke sehr. Tschüss, Karl-Heinz. Tschüss. Aus Schweden, und da schneit es, wie schön. Ich mag doch so gerne Schnee und hier schneit es nie in Köln, nur ganz selten. Melanie, 27. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Melanie. Du hast mich angerufen. Ich habe angerufen, ja. Ja, ja, also mein Thema ist, ich habe ein Verhältnis mit einem katholischen Pfarrer. Und das also auch schon seit mehreren Jahren. Seit mehreren Jahren. Hat er eine Gemeinde? Ja, natürlich. Mhm. Ja, es... Huiuiui, ne? Ja, es geht kaum komplizierter wahrscheinlich. Oder? Es ist eigentlich einfacher, als man denkt. Du bist aber nicht die Haushälterin. Nein, ich bin nicht die typische Haushälterin. Das wäre dann ja als vielleicht ganz einfach, wenn du da bei ihm anheuern würdest. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch nicht üblich, dass katholische Pfarrer 27-jährige Haushälter. Stimmt, die sind dann ein bisschen älter. Das wäre dann. Wie habt ihr euch verliebt und wie seid ihr zueinander gekommen? Ja, wie sind wir zueinander gekommen? Wir haben uns super klassisch in einem Supermarkt kennengelernt. Mhm. Und sind da halt irgendwie ins Gespräch gekommen und haben uns mal zum Kaffee verabredet. Mhm. Und da wusstest du aber noch nicht, dass es ein Geistlicher ist. Nein, natürlich nicht. Das wusste ich nicht. Das ist also so, ja, ich sag mal so beim vierten, fünften Treffen hat er mir dann rein Wein eingeschenkt. Mhm. Also er kommt nicht aus deiner Gemeinde, oder? Doch. Schon, aber du kanntest ihn halt nicht. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, war das also auch meine Gemeinde und er wäre auch mein zuständiger Pfarrer bzw. Seelsorger gewesen. Dann habt ihr euch ein paar Mal verabredet. Ja, richtig. Mhm. Und ja, ich sag mal, wenn man jemanden kennenlernt, man merkt ja doch so, ja, ich sag mal so beim dritten, vierten Mal, in welche Richtung die Bekanntschaft läuft. Mhm. Und das war wirklich so, je öfter ich ihn traf, desto mehr war ich mir eigentlich sicher, der oder keiner. Mhm, das war also völlig klar. Und war das denn sehr, sehr verkrampft oder distanziert? Ich meine, für ihn war das ja eine große Konfliktsituation, auch bei den ersten Malen sicherlich, sich mit einer Frau zu treffen. Nein, also wenn ich jetzt so zurückdenke, es war also völlig ungezwungen. Nach dem wievielten Mal habt ihr euch geküsst? Das ist eine schwierige Frage. Naja, so ungefähr. Hat es lang gedauert, oder? Nein. Also es war erstmal so, nachdem er mir gesagt hat, dass er katholischer Pfarrer ist, war ich natürlich völlig schockiert und habe gedacht, aus, vorbei, Schluss. Und hat er das vor oder nach dem ersten Kurs gesagt? Das hat er da vorgesagt. Ja, er war also völlig fair. Mhm. Und dann habe ich mich also erstmal gar nicht bei ihm gemeldet und wollte einfach ja abwarten, wie schlimm es so mit dem Verliebtsein steht. Mhm. Und davon habe ich eben auch im Prinzip alles andere abhängig gemacht. Mhm. Dann hat sich eine Liebesbeziehung entwickelt zwischen euch. Trotzdem, dass er katholischer Pfarrer ist. Ja. Ist das nicht, und das geht jetzt seit einigen Jahren so. Ist das nicht für dich eine ganz schwierige Situation? Denn ihr müsst doch vollkommen geheim euch lieben. Ja, also ich sag mal so, man gewöhnt sich eigentlich daran. Es ist anfangs fast wie ein Spiel. Mhm. Und, aber nervt es nicht irgendwann auch? Doch, natürlich, ganz klar. Was nervt dich am meisten? Also ich habe beispielsweise die Konsequenz gezogen und bin in eine andere Stadt gezogen. Mhm. Was mich einfach nervt, ist, ich treffe ihn auf der Straße und es stehen noch 1000 Leute da rum, die, was weiß ich, auf der Post kommen oder spazieren gehen oder so. Und ich muss ihn also begrüßen mit Guten Abend, Herr Pfarrer oder so. Mhm. Und kannst du denn schon mal in das Pfarrhaus gehen, ihn besuchen? Nee, ne? Doch, tue ich schon. Tust du schon, aber heimlich dann? Bei Nacht und Nebel? Richtig, das sind Nacht- und Nebelaktionen. Mhm. Und ich fahre im Prinzip nach Hause, wenn er sonntags morgens die Messe hält. Gehst du denn auch schon mal in die Messe? Nein. Wenn er predigt? Das kann ich nicht ertragen. Warum nicht? Warum nicht? Diese Thematik, dass er ein katholischer Pfarrer ist, steht oder ist im Laufe der Zeit eigentlich so in den Hintergrund geraten. Mhm. Wenn ich in die Kirche gehe und ich sehe ihn also vor dem Altar stehen, dann wird das alles ganz plastisch wieder für dich. Ganz genau, dann trifft mich das also mit voller Wucht. Heißt das denn auch, dass ihr darüber, ich sage jetzt mal über den Status quo, wie der jetzt herrscht, dass ihr darüber gar nicht groß redet, ne? Nein, mittlerweile nicht. Heißt dieses wiederum, dass du dich damit abgefunden hast, vielleicht für euer ganzes Leben, falls ihr zusammen bleibt, im Hintergrund leben zu müssen? Wie definiert man Hintergrund? Ihr könnt nie heiraten, ihr könnt nie auf die Straße gehen, Kinder könnt ihr vielleicht haben, aber das ist dann auch wieder ganz heimlich. So heimlich ist es nun auch nicht. Zum Beispiel gibt es eine Einrichtung, dass also eine Versorgungskasse besteht und die also wirklich für Kinder von katholischen Pfarrern aufkommt. Aber du hast noch kein Kind von ihnen? Ich habe kein Kind, nein. Also man muss es ja nicht noch unnötig komplizieren. Ja. Gab es denn schon mal dann so in dir, dass ich so eine Forderung formulierte, er möge den Beruf aufgeben? Ja, selbstverständlich, klar. Was sagt er denn dazu? Wie gesagt, er hat von vornherein mit offenen Karten gespielt. Ja. Er ist Leib und Seele katholischer Pfarrer, ganz klar. Aber er muss ja auch dann in einem ständigen Gewissens... Ich würde ihn nicht erpressen. Mhm. Ich würde ihn also niemals vor die Wahl stellen, pass auf, entweder ich oder die Kirche. Mich wundert, dass er das für sich auf die Reihe kriegt, weil er verstößt ja nun permanent gegen... Gegen was verstößt er? Gegen das Recht auf Liebe und körperliche Zuneigung? Nicht, das ist auch eine Grundsatzfrage. Wer nimmt sich das Recht heraus, zu bestimmen, aufgrund deines Berufswunsches oder deiner Berufswahl? Mhm. Denn es ist nichts anderes, es ist sein Beruf. Mhm. Es gibt so gewisse Herren in Rom und so gewisse Kirchengesetze, die das sagen, ne? Ja, die also zum Teil also auch schon wahnsinnig alt sind und meiner Meinung nach auch nur ein gewisses Bild vermitteln sollen. Melanie, wie macht ihr das im Sommer zum Beispiel? Könnt ihr zusammen in Urlaub fahren? Ja, natürlich. Das macht ihr. Im Prinzip lebe ich dafür. Ah ja, das ist dann ganz geheim, ganz weit weg. Und aber deutsche Touristen sind überall. Nachher trefft ihr die. Das ist auch schon ganz böse passiert, dass wir also nach einer Woche abgereist sind, weil uns also tatsächlich Bekannte entgegenkamen. Habe ich dich jetzt so verstanden, dass für dich diese Situation schon kompliziert ist und auch hin und wieder belastend oder vielleicht permanent belastend, dass du diesen Mann aber so sehr liebst, dass du dich darauf eingelassen hast und auch bereit bist, dieses so weiter zu leben wie bisher. Stimmt das? Ja, natürlich werde ich das weiterleben. Ich liebe ihn ja. Mhm. Und ich werde mich auch nicht von der katholischen Kirche zwingen lassen, auch dass auch ich zurückstecken muss. Ich wünsche eurer Liebe alles Gute, Melanie. Danke. Grüß ihn sehr herzlich von mir. Guckt er vielleicht zufällig heute Nacht? Ich hoffe nicht. Ich finde es sehr toll und die Liebe hat immer recht. Das ist der absolute Satz. Ne? Das denke ich auch und ich denke, das ist in erster Linie auch christlich. Das denke ich allerdings auch, ja. Alles Gute euch beiden. Tschüss. Danke. Tschüss. Marion ist in der Leitung. Hallo. Sagen wir besser, am anderen Ende des Telefons. 21, hi. Ja, hallo. Marion, was ist los? Was ist dein Thema? Mein Thema ist die Todesstrafe und zwar sehe ich dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. Mit gemischten Gefühlen? Ja. Das heißt, du bist dir nicht so ganz klar, was du für eine Meinung dir bilden sollst. Genau. Und zwar geht es darum, dass meine Mutter 1976 umgebracht worden ist durch Sexualmord. Mhm. Und sie haben jemanden eingesperrt und zwar ihren Freund. Gott, weil, da warst du noch ein ganz kleines Kind, ein Säugling fast. Ich war noch nicht ganz 3 Monate, ja. Ja. Ja. Und die haben sich unheimlich gestritten auf dem Weg zur Diskothek und sie ist abgehauen. Und tja, er natürlich hinter ihr her. War das ein Freund von ihr? Das war ihr Freund. Das war ihr Freund. Ihr Freund, aber nicht mein Vater. Ja, ja. Das war ihr Freund und sie hat wohl eine Begegnung gehabt mit einem Mörder, sag ich mal. Sie kannte ihn auch wohl nicht. Ich weiß es nicht. Sie ist abgehauen über den Friedhof, hat sich unter der Parkbank versteckt, aber er hat sie trotzdem gefunden. Und also dieser Freund hat sie nein, gefunden? Nein, der Mörder. Ach, der Mörder. Es war nicht der Freund. Das ist 3-4 Jahre später rausgekommen, dass er es nicht war. Mhm. Und deswegen sehe ich dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. Wenn die Todesstrafe gewesen wäre, dann wäre dieser unschuldige Mann tot. Also nochmal, dieser Freund von ihr, mit dem sie sich gestritten hat, der ist erst in dem Verdacht gewesen, sie umgebracht zu haben. Der ist im Verdacht gewesen, weil er hinter ihr hergegangen ist. Sie war blutverschmiert und hat sie in den Arm genommen, weil er gedacht hat, sie würde noch leben, aber ist dann auch gleich los und hat Hilfe geholt und er hatte eben das Blut an sich. Und dadurch haben sie ihn eingesperrt und ja, der Verdacht war da. Mhm. Ja. Und ich habe das gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Hatten die sich zuerst auch gestritten, der Freund und deine Mutter? Hatten sich wohl gestritten und deswegen ist sie abgehauen. Und dann ist sie umgebracht worden und dann hat der Freund sie aber wieder gefunden. Er hat sie gefunden Verstehe ich das. Mhm. Ja, genau. Das ist natürlich alles eine komplizierte Sache gewesen. Ja, aber so, glaube ich, hat man das jetzt verstanden. Ja, genau. Deine Mutter ist dabei umgekommen. Ja. Die ist an den Folgen dieses Verbrechens dann gestorben. Ja, genau. Mhm. Bis zur Unkenntlichkeit hin. Also sie ist an der Narbe von dem Kaiserschnitt durch mich, ist sie erkannt worden. Durch die Ärzte, also... Also sie war völlig entstellt. Ja, sie ist mit der Strumpfhose wohl erdrosselt worden und mit einem Wagenheber dann erschlagen. Und das Gesicht war dermaßen entstellt, keiner durfte sie hinterher mehr sehen. So, hätte es in Deutschland die Todesstrafe gegeben, wäre dieser Freund verurteilt worden, meinst du? Genau. Ist dieser Freund denn damals verurteilt worden? Er musste vier, fünf Jahre. Vier, fünf Jahre? Ja, ich weiß es nicht genau, weil nur durch die Erzählung habe ich das dann rausgekriegt. Ne? Der ist 4, 5 Jahre im Knast gewesen, völlig unschuldig. Ja, genau. Und dann ist das Verfahren nochmal aufgerollt worden. Ja. Warum hat man das Verfahren damals nochmal aufgerollt? Das weiß ich nicht. Mhm. Weil ich adoptiert worden bin von meiner Tante. Mhm. Und naja, da kriegt man auch nur Bruchstücke denn zu hören. Ne? Und dann ist tatsächlich der wirkliche Mörder gefunden worden? Gefunden worden ist er nicht. Ach, ist er nicht? Nein. Mhm. Der ist nicht gefunden worden. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Mhm. Das heißt, eigentlich bist du gegen die Todesstrafe. Obwohl du verstehen kannst, dass Menschen jetzt auch aufgrund deiner eigenen Geschichte und deiner Biografie bezüglich deiner Mutter für die Todesstrafe plädieren. Ja. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich wieder genau so ein Beispiel, was eigentlich überzeugend sein muss. Ne? dass ein Mensch, ein unschuldiger Mensch hätte sein Leben geben müssen. Ja, deshalb ja. Mhm. Ich meine, es sind auch andere Sachen vorgefallen, weil ich bei meiner Großmutter denn gelebt habe und die hat mich dann ziemlich verständelt, sag ich mal. Sie wollte mich nicht und das fing schon an, wo meine Mutter schwanger war. Sie hat ihr mit einer Gabel im Bauch gestochen, weil ich weg sollte und es waren alles schlimme Sachen, sag ich mal. Mhm. Ne? Und als ich denn da war, ja, sie war dann umgebracht worden. Ich habe dann noch kurze Wochen bei meiner Oma gelebt. Da hat sie mich dann gebadet und in kochend heißes Wasser gesetzt, also dass ich Verbrennung dritten Grades hatte. Und dann später bist du adoptiert worden? Ich bin dann adoptiert worden. Also meine Mutter jetzt hat mich mitgenommen auf der Beerdigung von meiner leiblichen Mutter, sag ich mal. Ja, und da hat sie mich gleich mitgenommen und hat das dann alles geregelt. Ja. Hast du irgendwann mal Kontakt gehabt mit diesem Mann, der 4-5 Jahre unschuldig im Knast gesessen hat? Nein. Auch das ist ja schlimm, ne? Ich habe den Namen nicht und gar nichts und naja. Also, aufgrund dieser Geschichte, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, ein Votum gegen die Todesstrafe. Ja, irgendwo schon. Mhm. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Alles Gute. Ja, tschüss. Das war die Marion. Jetzt begrüße ich herzlich Jennifer und die ist 17 Jahre alt. Jennifer. Hallo. Hi. Jennifer, du musst erstmal den Fernseher oder das Radio ganz runterdrehen, die Lautstärke. Sonst haben wir immer einen Hall im Hintergrund. Bist du so? Ja, ich glaube ja. Ja, gut, hallo. Was ist denn dein Thema? Also mein Thema ist, ich vermute, dass ich schwanger bin von meinem Stiefbruder. Mhm. Hört sich ziemlich krass an, ne? Mhm. Wie kommst du zu der Vermutung? Ja, weil wir öfter Geschlechtsverkehr hatten. Mhm. Das ist dein Stiefbruder. Wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse genau? Also, mein Vater ist mit meiner Stiefmutter verheiratet. Mhm. Und die Mutter von meinem Stiefvater, die hat einen Sohn. Mhm. Und mit denen habe ich zusammen geschlafen. Mhm. Nicht einmal, sondern öfter. Ja. Wohnt ja alle auch zusammen in einem Haus, in der Wohnung? Alle unter einem Dach. Unter einem Dach, mhm. Mhm. Wie lange läuft denn diese sexuelle Beziehung zwischen dir und dem Jungen schon? Ungefähr so ein halbes Jahr. Wie alt ist er? Der ist 18. 18. Mhm. Ist volljährig. Mhm. Und es könnte sein, dass ich jetzt schwanger bin. Er weiß es auch. Mhm. Aber wenn es so sein sollte, weiß ich nicht, ob ich jetzt meine Eltern das erzählen sollte. Mhm. Mhm. Ist das eine reine sexuelle Beziehung zwischen euch beiden? Oder würdest du sagen, dass du auch verliebt bist in ihn? Was heißt, es ist schon ziemlich komisch, jetzt verliebt sein, würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Also ich mag ihn sehr und er gefällt mir auch vom Aussehen. Mhm. Was ist jetzt das Problem, was ich jetzt machen soll? Also er gefällt mir schon. Mhm. Jennifer, wie lange lebt ihr denn alle schon unter einem Dach? Ungefähr seit 3 Jahren. Mhm. Mhm. Und du hast ihm das jetzt erzählt, deine Vermutung? Er weiß alles so. Was hat er denn da gesagt? Bitte? Was hat er denn da gesagt, als du deine Vermutung geäußert hast? Ja, er hat auch eine feste Freundin. Ach, das hat er auch noch? Hat er auch noch. Mhm. Wusstest du davon, dass er eine feste Freundin hat? Ja, wusste ich. Und warum schläfst du dann mit ihm? Vielleicht ist es bei mir Liebe. Ich weiß nicht, was er dafür empfindet. Mhm. Du bist aber noch nicht ganz sicher, ob du schwanger bist, dass du schwanger bist. Nee, ist noch nicht ganz sicher, aber meine Regel, die hat seit 3 Monaten ausgesessen. Mhm. Und wenn du schwanger sein solltest, du hast nur mit ihm geschlafen, es kann also kein anderer Mann der Vater sein. Nee, ich könnte kein anderer sein. Mhm. Nehmen wir an, du bist schwanger. Wie soll es weitergehen? Ja, erstens, er steht dazu. Mhm. Und das Problem ist ja, dass ich jetzt meine Stiefeltern oder zumindest meinen Vater erstmal sagen würde, zu meinem Vater habe ich ein gutes Verhältnis, wie die Mutter darauf reagieren würde, also meine Stiefmutter. Mhm. Jetzt frage ich aber dich erstmal, wie du darauf reagierst. Möchtest du dieses Kind haben? Also ich stehe nicht auf Abtreibung. Mhm. Das war, weil das ein Lebewesen ist und das sollte man nicht abtreiben. Mhm. Du hast aber Angst, dass deine Eltern da sehr negativ drauf reagieren. Nee, eigentlich nicht. Ich lebst mein eigenes Leben. Ich wäre auch bald 18. Und es ist meine Entscheidung, aber wie mein Stiefbruder mir das so sagen kann, ist ja so, wie er darauf reagiert, wenn ich sage, ich sage es jetzt den Eltern, so ist es, das Thema, so läuft es ab, ich habe jetzt das Kind. Würde er denn, sagt er denn ganz klar, dass er das Kind haben würde wollen? Er will, er ist eigentlich abweisend davon, weil er eine feste Freundin hat, die hat er sehr lieb. Ja, und ihm muss man mal klare Verhältnisse schaffen. Also Jennifer, jetzt ist es ja erstmal an der Reihe, dass du überhaupt Gewissheit bekommen solltest, ob du schwanger bist. Ja. Ne? Dann würde ich an der Stelle schon mal jetzt einen Frauenarzt aufsuchen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bald. Und wenn es so sein sollte und du dich dafür klar entschieden hast, dass du dieses Kind nicht abtreiben willst, dann musst du natürlich sehr schnell dann auch in deiner Familie dieses erzählen. Domi, du bist ja auch sehr knackig, ne? Sieht ja auch nicht schlecht aus. Würdest du mit mir auch ganz gerne schlafen, was? Oder was? Jennifer, also, das geht, geht zu einem Arzt, damit du genau weißt, was los ist. Und dann sprich mit deiner Familie, okay? Ciao. Jetzt ist der Markus dran. Der Markus ist 26 Jahre. Hi. Ja. Markus, hallo. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, ich habe Torschusspanik. Torschusspanik mit 26? Ja, sowas soll es geben. Ja, das Problem ist, ich wohne in einem absoluten kleinen städtischen Nest in Kempen, kurz vor Venlo an der holländischen Grenze. Ja. Und das Problem ist eigentlich noch nicht mal, dass ich eben halt keinen Freund finde oder keinen Typen finde, den ich nett finde, sondern einfach nur einen Typen, der auch damit zurechtkommt, dass ich eben total HIV-positiv bin. Hast du da negative Erfahrungen gemacht? Ja, schon einige. Dass ich also jemanden kennengelernt habe, mit dem dann zusammen ein paar Mal essen gegangen bin. Und dann habe ich einfach so diesen Spieß umgedreht und gesagt, na, wie würdest du denn darauf reagieren, wenn du jemanden kennenlernen würdest, der positiv wäre? Und daraufhin hat er zu mir gesagt, ja, also sowas könnte er auf gar keinen Fall ertragen. Und dann bin ich dann aufgestanden und gegangen. Und dann merkt das eigentlich auch so, so in diesem ganzen kleinen städtischen, dieses Bourgeoisie-mäßige. Ja. Hattest du schon mal eine längere Beziehung in der letzten Zeit? Ich war 5 Jahre befreundet. 5 Jahre. Und wie lange bist du, seit wann bist du positiv? Seit 2 Jahren. Ja. Ich habe also mich innerhalb dieser Beziehung infiziert. Mein damaliger Partner war schon positiv, hat das aber 3 Jahre lang von mir geheim gehalten. Und das kam dann durch einen ganz dummen Zufall heraus und wir sind dann trotzdem noch 2 Jahre zusammengeblieben. Und ja, von rechtlicher Schritte her ist Menschenleben heutzutage ja nichts mehr wert. Und für mich war das eigentlich zu der Zeit noch die absolute Liebe, wo ich also gesagt habe, okay, wir nehmen das jetzt in Kauf und es ist soweit in Ordnung. Aber irgendwann war da so ein Punkt, wo ich gesagt habe... Also Markus, du sprichst ein bisschen lauter, bitte. Ja, irgendwann war da eben halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es geht irgendwo nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und wo ich auch festgestellt habe, dass ich also auch nur gefühlsmäßig ausgenutzt wurde. Und jetzt bin ich seit fast anderthalb Jahren alleine und ja, vereinsame so langsam von hin. Nur ist anderthalb Jahre noch keine lange Zeit, unter Umständen, Markus. Nö, das nicht. Ne? Also ich glaube, deshalb auch noch kein Grund zur Torschusspanik, obwohl das Problem, eine negative Reaktion zu bekommen, wenn man halt HIV-positiv ist, ist natürlich, das ist nicht runterzuspielen, das ist mir völlig klar. Warum musst du denn in diesem kleinen Ort leben? Ja, es ist schon so eigentlich ganz angenehm, in diesem kleinen Ort zum Wohnen vor allen Dingen, weil ich gucke aus dem Fenster und sehe auch Felder, Wiesen und es ist schon ganz schön. Und ich habe auch an für sich gute Freunde hier. Nur eben halt, so was mein Gefühlsleben angeht, bin ich da natürlich schon irgendwo im Zwiespalt, weil es in Kempen, hier wohnen vielleicht 25.000 Einwohner. Also du bist eh auf eine Großstadt angewiesen, und um Leute kennenzulernen. Ja, aber diese Szenemäßige ist nun nicht mein Ding, weil ich habe also in den Jahren nun auch festgestellt, dass alles, was mit Szene zu tun hat, nicht so toll ist. Ja gut, aber die Männer flattern nicht vom Himmel. Das heißt, du musst schon... Klar, ne, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ja. Also so ist es ja nun auch nicht, dass ich mich jetzt also in meiner Wohnung verkrieche und nicht mehr rausgehe. Ja, du musst schon irgendwo hingehen, sonst funktioniert das halt nicht. Ja, das mache ich natürlich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich zu Hause bleibe. Ja. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich schon das Problem, dass man gesagt bekommt, ja, du bist ja vielleicht ganz nett und man kann sich auch ganz gut mit dir unterhalten. Aber eben halt, da ist so dieser kleine Schatten, sprich drei Buchstaben mit Additionszeichen, die uns die ganze Sache schon etwas erschweren. Ich kann dich nur ermutigen oder dir die Hoffnung formulieren, Markus, das ist ja im Prinzip absolut sinnlos. Ja gut, dann grab dich ein. Also, weißt du, also du kannst es nur optimistisch sehen. Und wenn du 5 Deppen hintereinander hattest, wird irgendwann auch jemand kommen, der sich korrekt verhält und dem das nichts ausmacht. Das ist eine Frage. Langsam bin ich eben halt von dieser Linie ab, von wegen, er war nicht der Richtige für mich. Mhm. Irgendwann einmal fasst man sich schon in den Kopf und denkt sich, naja gut, was soll das Ganze jetzt? Mhm. Also nach 5 Körben oder wie auch immer, denkt man sich schon. Wenn du 5 Körbe aushältst, hältst du auch 10 aus. Und dann ist die Chance vielleicht ganz groß, dass der 11. oder 12. ein netter Mann ist. Ja gut, aber irgendwann ist mal der Punkt erreicht, wo man sagt, also man hat auch in dem Moment dann keine Lust mehr. Klar, aber der ist noch, glaube ich, noch lange nicht erreicht bei dir. Ich wünsche dir einen ganz tollen Mann, lieber Markus. Mach's gut, tschüss. Ihr Lieben, 1.38 Uhr, jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Freunde, es geht weiter hier bei uns. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht sind wir offen für alle eure Themen. 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Jetzt begrüße ich herzlich André, 21 Jahre alt. Ja, hallo, wie geht's? Ganz gut, und selbst? Naja, nicht so gut. Nicht so gut, was ist denn los? Ja, also bei mir ist Folgendes, es ist so ähnlich wie bei der Claudia vorhin. Also ist dasselbe Thema, wobei ich ihr gleich vorweg sagen möchte, sie soll bloß von den Typen weg. Also Claudia war unsere erste Anruferin heute und die wird gezwungen, ihr Freund zwingt sie, auf den Strich zu gehen. Genau, also wollte ich ihr nur sagen, dringend. Mhm. Also bei mir ist es so, ich war vor 4,5 Jahren mit einem Mädchen zusammen, da war ich 16. Mhm. Ging nicht sehr lange gut, okay. Ich habe Schluss gemacht, weil sie mich so ein bisschen belogen hatte, hatte irgendwie eine andere Geschichte am Laufen. Gut, dann hat sie mir noch einen Brief geschrieben, wenn du mich, und da stand so sinngemäß drin, wenn du mich jetzt auch noch verlässt, dann geht's mit mir bergab. Mhm. Und im Sommer 96, da habe ich sie dann wiedergefunden, ja, auf dem Strich. Mhm. Ja, und das hat mir dann erstmal so ziemlich das Herz gebrochen. Und dann habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen, habe erstmal einen Kumpel eingeweiht, der sie auch kennt. Mhm. Sind wir auf sie zugegangen und naja, es ist so entstanden, dass sie halt mir erzählt hat, was los ist, warum sie das macht und die ganzen Auslöser dafür. Mittlerweile ist daraus eine tolle Freundschaft entstanden. Mhm. Geht sie immer noch auf den Strich? Ja, macht sie immer noch. Mhm. Und naja, gut. Und es ist halt mehr als nur Freundschaft, bei mir weiß ich's und bei ihr denke ich auch. Im Moment. Das Im heißt, Moment. Du bist in die Frau verliebt, du liebst diese Frau. Ja, über alles. Sie geht auf den Strich. Ja. Und du hast den Eindruck, dass sie dich auch eigentlich ganz gerne hat. Vielleicht mehr als dann nur freundschaftliche Gefühle zu dir hegt. Ja, es gab so diverse Aktionen schon und das lässt schon darauf schließen. Nur irgendwo fehlt dann auch der Mut, dann das anzusprechen, wenn so viel im Raum steht. Mhm. Sie hat ja nun auch noch einen Freund und eine andere Geschichte am Lauf. Sie hat auch einen festen Freund. Sie hat auch einen festen Freund. Der läuft zurzeit auch nicht so gut. Und naja, gut. Ich habe halt das Glück, dass sie noch erzählt, was zurzeit los ist. Hast du ihr offenbart, dass du... Durch die Blume, sagt, wie man so schön sagt. Ja, ne? Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, also wie gesagt, sie reagiert immer ganz normal. Also das kann man nicht so richtig einschätzen. Hast du den Eindruck, dass ihr das gefällt, dass ihr das schmeichelt, dass sie sich freut, dass du so empfindest für sie? Ja, also sie hat mir mal eine Karte geschickt und da stand auf jeden Fall drin, schön einen wahren Freund zu haben. Mhm. Ne? Aber das ist immer so, man weiß nicht, wo man es hindeuten soll. Würde dir das etwas ausmachen, wenn sie weiter in ihrem Job arbeitet und ihr, wenn ihr zusammen wärt? Also da habe ich mir schon gesagt, wenn ich die Frau haben will, dann muss ich wohl damit leben. Mhm. Mhm. Und sie geht damit selbstbewusst um und gut, und wenn irgendwelche Leute dann was sagen würden, dann müsste ich da auch drüber stehen. Wie arbeitet sie denn? Arbeitet sie in einem Bordell oder auf dem Straßenstrich? Auf der Straße. Auf dem Straßenstrich, mhm. Ja. Heute auch noch. Heute auch noch, ja. Ich glaube, André, dass in dir brennt es geradezu, ne? Das ist ein großes Thema für dich. Das ist eine wichtige Sache. Dass du vielleicht ganz vorsichtig dich dieser Frau doch annähern solltest. Ich meine, die Signale hast du ja nur schon gesetzt und die hat das ja auch kapiert. Und vielleicht ist da bei ihr ja auch mehr als Freundschaft zu dir, zumal wenn in ihrer Beziehung es da im Moment auch kriselt und knackt. Vielleicht hat sie einfach auch nur Angst, sich im Moment zu entscheiden, oder sie ist ja unsicher. Signalisiere ihr deine Liebe immer stärker, ohne ihr Druck zu machen. Vielleicht habt ihr dann eine Chance. Vielleicht kann sie sich jetzt ganz so schnell und plötzlich gar nicht entscheiden und umorientieren. Wenn dir was an der Frau gelegen ist, geh geduldig daran. Ja, das mache ich jetzt schon seit anderthalb Jahren. Ja, aber wann hast du ihr das durch die Blume signalisiert? Ja, das... Naja, erst war ich abweisend, ne? Und das ging jetzt in den letzten Monaten immer mehr los. Mhm. Das war, nachdem ich mit meiner Ex-Freundin, da war Schluss. Ich war zwischenzeitlich mit einer anderen zusammen. Und ja, André, letztendlich bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ja, eben. Ne? Die Alternative ist, dass du dich vollkommen zurückziehst. Und das wirst du ja wohl nicht wollen. Nee, das war und auf jeden Fall. Du hast die Frau so gerne, dass du sie auch nicht extrem unter Druck setzen möchtest. Also musst du da behutsam rangehen und das Ganze mit der Hoffnung verbinden, dass du sie vielleicht erobern kannst auf diese Art und Weise. Mhm. Zeig ihr, was für ein wunderbarer Kerl du bist. Ja, muss ich wohl ranhalten. Ich wünsche euch viel Glück und alles Gute. Ja, okay. Tschüss, danke. Holger. Ja, ciao. Der André ist okay. Holger kommt jetzt. Nee, Holger kommt jetzt nicht. Es kommt Dieter und der ist 41. Alles durcheinander hier. Holger, Dieter, André. Dieter, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Dein Thema. Ja, wir hatten schon mal ein Gespräch und zwar ging das da um Krankheiten, für die man sich schämt. Mhm. Und ich bin Psoriatiker, also Schuppenflechte. Ja. Und heute ist aber an für sich das, worüber ich reden wollte, die Möglichkeiten dann auf Partnerschaft oder sowas. Das ist also sehr, sehr eingeschränkt dadurch. Also die durch die Krankheit, durch die Schuppenflechte. Richtig, ja. Richtig. Mhm. Weil du siehst doch sehr oft in den Gesichtern dieses Entsetzen oder dieses Ablehnen. Mhm. Und dann hört man das auch von wegen, von dem lässt du dich anfassen oder sowas. Mhm. Beschreib doch nochmal kurz für die Leute, die damals nicht dabei waren, wie stark die Krankheit an deinem Körper ausgebreitet ist. An meinem Körper ist sie periodisch bis zu 50% am Körper. Mhm. Im Gesicht? Im Gesicht, an den Fingern, an den Händen und an den Fingernägeln, am Geschlecht, in den Haaren, am Geschlechtsteil auch, über, ne? Überall. Ja. Und das ist also periodisch, das ist ein Auf und Ab. Und ja, wie gesagt, das ist halt kein schöner Anblick mehr. Ich meine, ich habe damit leben gelernt, aber das Problem ist halt, dass viele damit nicht umgehen können. Mhm. Erzähl doch mal so die für dich am unangenehmsten Reaktionen. Ja, das ist das, wenn du zum Beispiel hörst, ich war bis vor 2 Jahren ich bin noch verheiratet, also getrennt lebend, und ich habe dann in einem Gespräch bei meiner Frau mitgehört, wie da eine Bekannte sagt, ich verstehe dich immer noch nicht, dass du dich von dem anfassen lässt, von wegen mit deiner Krankheit und so. Ne? Und das sind so Momente, wo du dann anfängst und dann fängst an zu rotieren. Dann sagst du dir eigentlich, was ist eigentlich los hier? Was hat denn die Frau da geantwortet? Das habe ich dann leider mitgekriegt. Ich habe sie dann noch angesprochen, da hat sie gesagt, du weißt doch, ich rede da nicht gern drüber. Und dann fängst du natürlich dann noch mehr an nachzudenken, wenn du dann schon gesagt hast, du weißt doch, da rede ich nicht großartig drüber. Und das sind also mehr so Fälle. Oder wenn du im Schwimmbad bist, dann kommt auf einmal der Bademeister und sagt, ja, die Frau daneben an hat sich beschwert, es wäre besser, wenn du das Bad verlässt oder so irgendwas, weißt du. Und dann... Das ist sehr demütigend, ne? Ja, absolut. Das ist das, wo du... ich habe zwar damals gesagt, ich schäme mich meiner Krankheit nicht, um Gottes Willen, ich kann damit leben. Mhm. Aber das Problem ist halt einfach dieses Entsetzen, dieses Schämen der anderen. ist dann für mich gab das große Problem. Gab es denn auch schon mal Situationen und Leute, die ganz normal auf dich reagiert haben, so als wäre gar nichts los? Das sind meistens Selbstbetroffene. Das sind meistens Selbstbetroffene. Ja, absolut, absolut. Das sind meistens also Selbstbetroffene in den meisten Fällen. Mhm. Diese Unwissenheit über diese Krankheit und auch dieses durch diese Unwissenheit damit umgehen, in dieser Art, auch sich nicht irgendwo mal informieren oder was das Problem halt auch ist, nicht informieren können, weil halt einfach viel zu wenig da an Informationen. Viele Leute denken sich ja auch, dass es ansteckend ist. Ja, mit Sicherheit. Berührung. Mit absoluter Sicherheit. Und es ist nicht ansteckend. Nein, absolut nicht. Mhm. Nur erblich übertragbar. Mhm. Und es ist also so, dass es nicht generationsweise, sondern auch Generationen überspringen kann. Ne? Das ist natürlich eine Zwickmühle, in der du lebst. Das, absolut. Ne, es ist so, wie es ist. Das kann man bedauern und kann man kritisieren. aber man kann es nicht ändern. Ne? Ja, sicher. Du kannst nur deine Haltung dazu ändern. Ne? Indem du wenn ich sie jetzt ändern würde, dann würde ich an und für sich hergehen und würde mich selbst bedauern. Und das wäre noch schlimmer. Nee, du musst im Prinzip auf den Standpunkt kommen, dass dir die Leute den Puckel runterrutschen. Ja, tue ich auch. Weil ich habe also, wenn es ganz schlimm war, dann habe ich zu den Leuten gesagt, also pass auf, wenn ich dich anfasse, dann hast du es morgen auch. Dann war es dann ganz krass. Dann ging es mir also wirklich auf den Keks und dann bin ich also wirklich mehr oder weniger dann schon ganz aggressiv damit umgegangen. Du hast gerade gesagt, dass du quasi jetzt in Scheidung lebst, dass du dich getrennt hast von deiner Frau. Ja, ja. Aber nicht aufgrund dessen, nicht aufgrund dessen. Tut sich denn irgendetwas Neues an in Sachen Beziehungen? Da war was da hatte sich so ein bisschen was angebahnt, aber wie gesagt, da war dann auch mehr oder weniger sowas, wo ich dann hinterher mitgekriegt habe, von wegen, dass da Leute gesagt haben, wie, von dem kannst du dich anfassen lassen und so. Was machst du vom Beruf, Dieter? Ich bin Elektriker. Wie ist das so, reagieren Kunden auch abweisend auf dich? Ja, du wirst schon ganz schön schief angeguckt. Aber das ist an für sich, von daher gesehen, ist mir das relativ egal. Also jetzt in dem Sinn, das weitere Umfeld, da interessiert mich das weniger. Es geht mir also mehr dann schon darum, wenn ich wirklich Interesse jetzt zum Beispiel an der Frau habe und merke, dass da dann dieses Entsetzen hochkommt. Oder wenn du abends weggehst und gehst in eine Diskothek oder so irgendwas, und siehst, wie die Leute dich da angucken. Das ist dann schon, dann denkst du dir, dann wärst du doch besser da angeblieben. Also hier läufst du ja rum wie so ein einäugiges Kalb oder so. Irgendwie. Wie lange hast du die Krankheit schon? Die ist bei mir mit 18 ausgebrochen. Mit 18 ausgebrochen. Das heißt also, die ganze erste Liebezeit, wo man ist geprägt. Volle Kanne. Volle Kanne. Und es, im Moment hält sie sich mal ein bisschen ziemlich ruhig. Also es ist ganz, ganz wenig im Moment. Aber das ist innerhalb von Tagen kann das passieren, dass das hochschießt wie. Trotz deiner schlechten Erfahrung, glaube ich ja immer noch, ich glaube immer das Gute, dass es doch auch Frauen gibt, ich bin ja auch sicher, die da sehr leger mit umgehen und denen das nichts ausmacht, die dich als Person sehen und dich als Menschen sehen. Sehr wünschenswert. Ich hoffe von Herzen und wünsche dir von Herzen, dass du so eine Frau möglichst bald triffst. Und nicht, es ist ja nur so, das ist auch nicht nur für mich, es sind ja viele, viele Menschen, die in Deutschland davon befallen sind und betroffen sind und auch für die ist das ja auch ein relatives Problem und ich denke mal, für mich als Mann ist es noch wieder leichter wie für eine Frau. Bestimmt, ja. Lieber Dieter, alles Gute. Alles klar. Ciao. Ja. Tschüss. Herzlich willkommen, Kurt, 42. Hallo Domi. Ja, Darf Domi sagen, ja. ja, mein Problem ist die Arbeitslosigkeit. Ja. Morgen werden die aktuellen Zahlen, vielmehr heute werden die aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Ich bin ja immer schneller als die Post erlaubt, die Zeitung von morgen schon. Und da haben wir hier im Januar über 4,8 Millionen Menschen ohne Arbeit. Quote schnellt im Osten auf 21%. Traurig. Ja. Mein Problem ist, ich würde gerne ein Zeichen setzen, ja. Damals gab es mal, also ich bin 42, damals gab es mal Fackelumzüge, Menschenketten, was weiß ich alles. Harald Schmidt rennt mit so einem Rinderschwanz rum als Zeichen für Rinderwahnsinn oder sonst irgendwas. Ich würde sagen, jeder Arbeitslose sollte sich einen Zahnstocher anstecken. Ein Zahnstocher, ja. Aha. Da kann ich, wenn ich im Zug fahre, kann ich jeden Arbeitslosen sofort erkennen, ja. Kann mit denen ins Gespräch kommen. Damit wird Öffentlichkeit hergestellt. Mhm. Es ist alles verdeckt. Es läuft nicht in der Öffentlichkeit. Also es geht ja gar nicht vielleicht darum, dass du unbedingt mit dem ins Gespräch kommst, sondern dass die Leute, die Arbeit haben, sehen. So viele Arbeitslose gibt es. Und alle sind immer ständig um uns herum, ne? Sonst geht das ja so unter, wenn man durch die Straßen bummelt. Erkennt keiner. Erkennt man nicht, ja. Alle verstecken sich, ja. es gibt sogar Leute, die gehen mir früh aus dem Haus, ja, bloß um den Nachbarn zu zeigen, dass sie weiterhin Arbeit haben. Ja, weil es ein Stigma ist, ne, keine Arbeit zu haben. Weil die Leute denken, dass sie selbst dran schuld sind. Die Leute denken, die anderen denken, sie seien selbst dran schuld. Und das ist ja absoluter Wahnsinn, sowas, ne? Schwachsinn. Also ich würde gerne zum Zeichen sehen, ja. Dass ich glaube, dass bei deiner Sendung, also ich meine, seit ich arbeitslos bin, sehe ich deine Sendung, ja. Ich hab Zeit, ich habe nichts zu tun, ja. Wie lange bist du denn schon arbeitslos? Ja, mit unterbrechen wieder 2 Jahre, aber vorher hatte ich mal ein bisschen mit der Arbeit, also für 6 Monate. Und was hast du vorher gemacht, Kurt? Ich bin Architekt. Du bist Architekt? Ja. Also einen qualifizierten Beruf mit einer qualifizierten Ausbildung? Ja. Und trotzdem ist es schwierig? Ja, ich versuche halt in andere Bereiche, aber dann heißt es immer, ich bin überqualifiziert. Also da möchte mich keiner nehmen dann. Wie viele Bewerbungen hast du, das ist ja immer die übliche Frage, wie viele Bewerbungen hast du schon geschrieben? Ja, in diesem Jahr sind es glaube ich so 20 jetzt schon. Das sind wahrscheinlich auch gar nicht so sehr viele Möglichkeiten, die du hast. Ne? Nee, habe ich nicht. Ne? Ja. Wärst du denn bereit, auch deinen Wohnort zu verlassen und irgendwo anders zu arbeiten? Ganz woanders? In Deutschland? Ich überlege mir, eine Green Card anzuschaffen. Ja. Also auszuwandern. Weil ich gelesen habe, dass in Amerika so wahnsinnig abläuft, ja, dass da die Arbeitslosigkeit unten ist. Ja. Aber das sind ganz andere Verhältnisse, soziale Verhältnisse. Da glaube ich, könnte ich nicht leben. Ne? Hast du darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen als Architekt? Habe ich auch versucht, ja. Was, hast du versucht sogar? Habe ich versucht, ja. Und hat nicht geklappt? Nee. Ja. Also das sind dann so Aufträge im Bekanntenkreis, ja, und alle, ja, schauen wir mal, und Bezahlung, also sobald mir eine Rechnung kommt oder sagt, das kostet so viel, dann geht es über den Vorentwurf nicht hinaus. Also deine Idee oder dein Vorschlag ist, dass alle Arbeitslosen einen Zahnstocher sich anstecken sollen, als Signal, als Zeichen, als Protest auch, ne? Dass man noch was aus den Zähnen rauskratzen kann und da wiederkäuen kann, ja. Bin mal gespannt, wie viele Leute morgen mit Zahnstochern rumlaufen auf der Straße. Ich hoffe, es sind Millionen, ja. Ich wünsche dir und allen anderen Arbeitslosen alles Glück, wirklich. Danke. Tschüss. Gut. Tschüss, Kurt. Okay, alles Gute, ciao. Barbara, 60 Jahre alt. Barbara. Ja. Guten Morgen. Moin. Hi. Hi, Domian. Es geht um den vorhergehenden älteren Herrn mit 41 Jahren wegen der Schuppenflechte. Ja. Ich habe die Schuppenflechte seit 30 Jahren. Auch an Beinen und die erste Zeit am ganzen Körper gehabt. Dann habe ich mir von einer älteren Frau sagen lassen, man soll sich mit Urin einschmieren, von oben bis unten. So lange machen, bis das weggeht. Und ich muss sagen, ich habe meine Schuppenflechte weggekriegt damit. Du hast sie wegbekommen? Ich habe sie weggekriegt. Also das wird ja oft als Wundermittel immer gehandelt, ne? Ja, der Urin. Ja. Und bei dir hat es geholfen. Das hört sich ein bisschen eklig an, aber das hilft. Na Gott, wenn es hilft. Man muss Geduld haben, sich immer wieder einzuschmieren und zwischendurch wieder mal abwaschen, sauber waschen. Und dann, wenn es anfängt, wieder zu jucken, wieder neu einzureiben. Also es kommt durchaus immer wieder vor, dass du einreibst. Ja, ja, ab und zu an den Ellbogen ist es bei mir manchmal noch zu merken und dann unten an der Waden und am Schienbein. Also es ist Eigenurin? Eigener, Und ich gehe davon aus, dass es auch frischer Urin ist, oder lässt du ihn 1-2 Tage stehen? Nein, das ist also nicht den frühmorgens den ersten Urin nehmen, sondern die andere Zeit. Wenn man nur für Toilette gehen kann. Ja, und ihn dann direkt anwenden auch. Anwenden und dann einreiben, das ein bisschen eintrocknen lassen. Das brennt vielleicht ein bisschen zuerst, aber das geht weg. Also, das ist ein Tipp von dir, von Barbara. Ich habe das weggekriegt. Bei dir ist es vielleicht so, klappt das vielleicht bei anderen nicht, aber versuchen kann man das ja mal. Ich glaube, falsch machen kann man da nicht viel mit. Ja. Danke für deinen Tipp und deinen Anruf. Ja, danke schön. Tschüss, Barbara. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir die Gabi noch dran, die ist 39. Ja, hallo. Hallo, Gabi. Ja, also... Ich habe eigentlich kein Problem, das heißt Problem schon. Ich schreibe erotische Geschichten. Also man kann hier ja auch gerne anrufen ohne Problem. Ne? Das machen ja viele Leute. Einfach mein Problem ist, dass ich keinen finde, der mich in dieser Hinsicht mal berät und sagt, das könntest du ändern oder das müsstest du mal anders machen oder so. Gabi schreibt erotische Geschichten. Ja, ich kann ja mal ein Stück vorlesen. Bitte, ja, bitte. So. Also so viel Minute. Also alles um uns herum schien in Schatten unterzutauchen und wir sanken wie verzaubert auf den Boden. Ich sah das Feuer in deinen Augen, spürte die Zärtlichkeit deiner Lippen und das wilde Verlangen deines Körpers. Wie konnte ich da nur widerstehen? Ich war hoffnungslos verloren. Gegenseitig rissen wir uns die Kleidung vom Leib, um uns noch schneller näher zu sein. Vor mir kniend zogst du mich herunter auf deinen Schoß. Du warst wie das Feuer selbst, das sich aus einem kleinen Funken zu einem Feuerball entwickelt hatte. Ihr war ganz taumelig vor Glück. Und ich fürchtete, all meine Sinne zu verlieren, als ich die so volle Erregung in mir spürte. Um uns herum schien alles vergessen. Es gab nur uns beide. Und selbst das stimmte nicht mehr. Ineinander verschlungen hatten wir Zeit und Raum vergessen. Wir waren im Meer unserer Leidenschaft so tief hinabgetaucht, dass unsere Körper sich auflösten und unsere Seelen himmelhoch hinausflogen, um hinterher dem Horizont für immer zu verschmelzen. Gabi! Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Erde uns zurückbekam. Ich mache auf mal Schluss. So. Gabi, das ist ja ein Softporno, was du da gerade vorgelesen hast. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch schon mal zum Playboy Kontakt. Ja. Allerdings möchte ich da nicht einfach was losschicken, weil jeder sagt total toll, deine Dichte sind wahnsinnig toll und deine Geschichten, aber ich mäxle nun an allem rum und finde sie nicht so toll, weil... Wie lang sind diese Geschichten denn? Na, also wenn ich das alles vorlesen würde, wären so 6-7 Minuten von einer Geschichte. Also das sind ein paar... Zwei geschriebene Seiten. Zwei geschriebene Seiten. Und das ist so dein Hobby, nachgetaner Arbeit des Abends, erotische Geschichten. Eigentlich nachgetaner Arbeit bin ich müde, ich bin selbstständig. Aber wenn mir manchmal so ist, dann schreibe ich das. Und ich schreibe vorwiegend Gedichte und nebenbei auch Geschichten. Und das muss immer das Thema Erotik sein. Na, die Gedichte sind meistens Liebesgedichte. Also du bist eine Romantikerin auch. Ja, total. Ne? Oh weia, das habe ich gerade schon in den Formulierungen gehört. Mann. Ist es denn so, dass du gerne diese Gedichte und die Geschichten auch verlegen würdest? Würde ich gerne, würdest du gerne. Ich hatte auch schon mal Kontakt zu dem Hans Krupper, der ja nur Liebesgedichte schreibt. Ja. Und sehr schöne Geschichten. Aber da ist mir jetzt die private Telefonnummer abhanden gekommen. Der ist irgendwie umgezogen. Gabi, vielleicht hat ja ein... Vielleicht hat jemand zugehört. Ja, vielleicht ein ganz großer Verleger, der solche Bücher verlegt in Deutschland. Irgendein Boss von einem Verlag. Und der hat gerade... Der würde sich bei euch melden, wo man fast nie reinkommt. Also der wird sich bei uns melden. Und dann werden wir den Kontakt zu dir herstellen. Und wenn du dann auf der Bestsellerliste der Bücher bist, dann reden wir beide nochmal ganz intensiv. Okay. Ich danke erstmal. Alles Gute und viel Glück und viel Spaß beim Schreiben. Gute Einfälle. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht sind wir auch im Fernsehen wieder ganz pünktlich da, um 1 Uhr. Und hier im Radio bei 1 Live. Und wir haben morgen ein sehr ernstes und wahrscheinlich auch sehr trauriges Thema. Das Thema morgen heißt, mein Kind ist tot. Ihr könnt uns wie immer erreichen ab 0 Uhr unter 0120 2911 oder auch faxen unter 0120 1151 22. Und wie gesagt, um 1 beginnt dann die Sendung. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.